Das Wort, das von Seiten Jahwes an Jeremia erging, in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, folgendermaßen: Gehe hin zur Genossenschaft der Reschabiter und rede mit ihnen und bringe sie zum Tempel Jahwes, in eine der Zellen, und gib ihnen Wein zu trinken. Da holte ich Jasanja, den Sohn Jeremias, des Sohnes Habazinjas, nebst seinen Brüdern und all seinen Söhnen und die ganze Genossenschaft der Reschabiter und brachte sie zum Tempel Jahwes in die Zelle der Söhne Hanans, des Sohnes Jigdaljas, des Gottesmannes, die neben der Zelle der Oberen, oberhalb der Zelle Maseias, des Sohnes Salums, des Schwellenhütters, gelegen war, und setzte den Gliedern der Genossenschaft der Reschabiter mit Wein gefüllte Kelche und Becher vor und sprach zu ihnen: Trinket Wein. Da sprachen sie: Wir trinken keinen Wein. Denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Anherr, hat uns Folgendes befohlen: Nimmermehr sollt ihr oder eure Kinder Wein trinken oder ein Haus bauen oder Samen aussehen oder einen Weinberg pflanzen oder dergleichen in Besitz haben, sondern in Zelten sollt ihr wohnen euer Leben lang, auf dass ihr lange Zeit auf dem Boden lebet, auf dem ihr als Fremdlinge weilt. Und wir haben dem Befehl unseres Anherrn Jonadab, des Sohnes Rechabs, in Bezug auf alles, was er uns befohlen hat, gehorcht, indem wir, unsere Weiber, unsere Söhne und unsere Töchter, unser Leben lang keinen Wein trinken und indem wir uns keine Häuser bauen zum Wohnen und weder Weinberge, noch Äcker, noch Saaten besitzen. Und so wohnten wir in Zelten und waren gehorsam und handelten gemäß alledem, was unser Anherr Jonadab uns befohlen hat. Als aber Nebukadrezar, der König von Babel, in das Land einfiel, da sprachen wir: Kommt und lasst uns vor der Heeresmacht der Chaldäer und vor der Heeresmacht der Aramäer nach Jerusalem flüchten, und ließen uns in Jerusalem nieder. Da erging das Wort Jahwes an Jeremia also: So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, gehe hin und sprich zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern Jerusalems: Wollt ihr denn keine Zucht annehmen, dass ihr auf meine Worte höret? Ist der Spruch Jahwes. Die Befehle Jonadabs, des Sohnes Rechabs, die er seinen Nachkommen gegeben hat, dass sie keinen Wein trinken sollten, die sind ausgeführt worden, sie haben bis zum heutigen Tage keinen getrunken, weil sie dem Befehl ihres Anherrn gehorsam waren. Ich nun habe unermüdlich immer wieder zu euch geredet, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Dazu habe ich unermüdlich immer wieder alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, euch zu sagen: Bekehrt euch doch ein jeder von seinem bösen Weg und befleißigt euch guter Taten und wandelt nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen, so werdet ihr auf dem Boden wohnen bleiben, den ich euch und euren Vätern verliehen habe. Aber ihr neigtet euer Ohr nicht und hörtet nicht auf mich. Ja, die Nachkommen Jonadabs, des Sohnes Rechabs, haben den Befehl ihres Anherrn, den er ihnen gegeben, ausgeführt, dieses Volk aber hat nicht auf mich gehört. Darum spricht Jahwe, der Gott der Heerscharen, der Gott Israels: Also, nun will ich über Juda und über alle Bewohner Jerusalems all das Unheil bringen, das ich ihnen angedroht habe, weil ich zu ihnen geredet habe, ohne dass sie hörten, und ihnen zurief, ohne dass sie antworteten. Zur Genossenschaft der Reschabiter aber sprach Jeremia: So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels: Weil ihr dem Befehle Jonadabs, eures Anherrn, gehorsam wart und alle seine Befehle beobachtet und gemäß alledem gehandelt habt, was er euch befohlen hatte. Darum spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels: Also, es soll Jonadab, dem Sohne Rechabs, nie an einem Nachkommen fehlen, der vor mir stehe.